Was ist eine Blockchain? Eine Erklärung in weniger als 30 Sekunden. Eine Blockchain ist eine digitale Datei, in der dieselbe Information von allen Mitgliedern einer Gesellschaft abgespeichert und Updates in regelmäßigen Zeitblöcken an die bereits bestehende Information gehängt werden, sodass jeder Teilnehmer die gesamte Information besitzt und sich nicht auf andere verlassen muss. Julian Hosp. Falls du es ein bisschen detaillierter wissen möchtest, eine Blockchain ist eine digitale Datei, welche Daten einer Gesellschaft enthält. Jedes Gruppenmitglied ist gleichwertig und niemand kann über andere bestimmen. Um der Gruppe beizutreten, kopiert man sich diese Datei von einem anderen Teilnehmer und hat auf diese Art und Weise ebenfalls die gesamte Information. Damit alle jederzeit dieselbe Datei haben und keine Missverständnisse auftreten können, updaten sich alle bei neuen Informationen regelmäßig. So weiß jeder anhand der eigenen Datei, ob eine neue Aussage zum Inhalt korrekt ist oder nicht. Da diese Updates in Zeitblöcken erfolgen und in der Datei aneinander gekettet werden, nennt man eine solche Datei Blockchain. Probier es aus. Mit den Vorgaben 30 Sekunden und ohne die Wörter dezentral und Datenbank zu verwenden. Einfacher und kürzer wird es nicht. Nachdem wir nun an das vorherige Thema angeknüpft haben, starten wir mit den Details zur Blockchain. Dafür müssen wir mit der Frage starten, warum die Blockchain-Technologie überhaupt kreiert wurde oder anders gesagt, welches Problem durch eine Blockchain gelöst wird.